Es war an einem jener Nachmittage, an denen man nicht so recht weiß, was man anfangen soll. An einem solchen Nachmittag passierte den Geschwistern Max und Jenny eine aufregende Geschichte. Jenny, komm schnell! Ich muss dir etwas zeigen. Was denn? Los, beeil dich! Max war schon wieder verschwunden. Jenny überlegte nicht lange, sie rannte hinter ihm her. Dass es sich um eine bedeutende Entdeckung handeln musste, war ihr klar. Sie folgte Max in den Garten, wo dieser im Geräteschuppen verschwand. Jenny erreichte ihn, als er gerade mit seiner Taschenlampe auf eine alte Blechgießkanne leuchtete. Was ist denn? Psst, still! Da, hörst du das? Ja, da krummelt etwas. Hier, leuchte mal für mich. Jenny nahm die Taschenlampe und Max drehte die Gießkanne vorsichtig herum. Da rumpelte es darin und etwas polterte kopfüber aus der Gießkanne heraus. Es war ein kleines, gefesseltes Wesen. Ein Wesen, das grummelte, weil ihm der Mund verbunden war. Max befreite es. Hä? Ein gefesselter Zwerg? Hi, kek, Unverschämtheit, unglaublich, was fällt euch ein? Ihr lasst einen Wirschen auf den Kopf fallen? Hä? Ein was bist du? Ein Wirsch. Kalle Wirsch. Menschlinge, habt ihr keine Ahnung. Nicht von Wirschen, nicht von Wolken und nicht von den Erdmännchen überhaupt. Ich bin Kalle Wirsch. König der Wirsche, Wolde, Gilche, Murke und Truppe. Ein Erdmännchen. Jenny und Max hatten ein richtiges Erdmännchen vor sich. Um sein rundes Gesicht hatte es einen ziegelroten Bart und um seinen Hals trug es eine schwere Kette, an der eine leere Kapsel befestigt war. Ohne sich zu bedanken, rappelte es sich auf und wollte sich davonmachen. Max hatte als erster seine Sprache wiedergefunden und versuchte, den Wirschen aufzuhalten. Halt mal! Du willst ein König sein? Wo ist denn deine Krone? Ein Wirschenkönig braucht keine Krone. Man erkennt ihn an seinem Schein. Was für ein Schein? Kek, um mich herum natürlich, oh, ihr Dummköpfe. Aber ihr seid eben keine Erdmännchen. Ihr seid eben nur Menschlinge. Und die sehen nichts. Rein gar nichts sehen die Menschlinge. Wer hat dich denn gefesselt? Und da in unsere Gießkanne gesteckt? Wer? Was für eine dumme Frage. Zoppotrump natürlich. Zoppotrump? Wer denn sonst? Zoppotrump ist der Anführer der Trumpe. Was sind denn Trumpe? Was sind Trumpe? Ihr wisst aber auch gar nichts, wisst ihr. Gar nichts, wisst ihr, Menschlinge. Und der Erdmännchenkönig erzählte von den Erdmännchenvölkern. Also, 5 gäbe es insgesamt. Die Wirsche, die Wolde, die Gilche, die Murke und die Trumpe. Und alle zusammen hatten einen König. Nämlich ihn, Kalle Wirsch. Aber nun wollte Zoppotrump König werden und hatte Kalle Wirsch zum Wettstreit herausgefordert. Zoppo war aber viel zu feige für einen ehrlichen Wettstreit und so hatte er Kalle in einen Hinterhalt gelockt, gefesselt und geknebelt und dann in diese Gießkanne gesteckt. Die Wirsche, die Wilde, die Wolde, die Gilche, die Murke und die Trumpe. Und nun muss ich auf der Vivogitromo-Burg gegen ihn antreten. Wenn ich nicht rechtzeitig dort bin, ist alles verloren. Was ist denn die Vivo? Wie nochmal gleich? Die Vivogitromo-Burg. Die Burg aller Wirsche, Wolde, Gilche, Murke und Trumpe. Alle Wilchen, Gurken, Murksen. Selber Gurke. Wirsche, Wolde, Gilche, Murke und Trumpe. Hört ihr denn gar nichts, ihr Menschlinge? Wir können dir helfen. Ach, wie wollt ihr mir schon helfen? Wir haben dich doch auch aus der Gießkanne befreit. Ja. Gießkanne! Mir nachzufolgen wäre viel zu gefährlich für euch. Es geht durch schmale Spalten in unterirdische Gänge, an tiefen, dunklen Abgründen vorbei und an glitschigen Bächen entlang. Natürlich, Jenny. Es geht doch gar nicht. Wir sind ja viel zu groß. Das wäre kein Problem, wenn ihr das Schrumpfkraut Ratzel kaut. Hier habe ich sogar noch ein Stück. Solange ihr es kaut, schrumpft ihr zu schöner Erdlingsgröße. Spuckt ihr es aus, werdet ihr wieder große, hässliche Menschlinge. Ach, Aber ihr Menschlinge getraut euch sowas doch eh nicht. Wir sind keine Menschlinge, wir sind Menschen. Und außerdem können wir nicht einfach so verschwinden. Man wird sich Sorgen machen, wenn wir weg sind. Ja, genau. Ich bin ein Wirschenkönig. Und es ist mir ein leichtes, euch zu verdoppeln. Uns verdoppeln? Verdoppeln? Ich weiß nicht. Das wird Mama nicht recht sein. Aber wenn man schon einmal die Möglichkeit hat, sich zu verdoppeln und einen Zwilling zu bekommen, der genauso aussieht wie man selber, dann wäre man doch dumm, es nicht einmal auszuprobieren. Max und Jenny mussten nur ihren Namen an die Wand schreiben und Kalle Wirsch murmelte einen Zauberspruch. Zweimal eins, noch ganz allein, müssen nun verdoppelt sein. 1 zu 2 und 2 zu 4, seid sogleich nun doppelt hier. 2 hier und 2 da vorn, hinter euch, da steht ihr schon. Wer ist denn das? Huch, wie siehst du denn aus? Du siehst ja genauso aus wie ich. Nein, es ist genau umgekehrt. Du siehst aus wie ich. Jenny und ihre Doppelgängerin waren durch nichts zu unterscheiden. Und auch Max hatte seine Verdoppelung inzwischen entdeckt. Boah, schaut euch mal den an. Hiekekek, ihr habt euch verdoppelt. Na dann kann's ja losgehen. Zobotrump. Wir kommen. Also los, auf was warten wir? Hiekekekekek, was denn? Die Doppeldinger wollen auch mit? Nix da. 4 Menschlinge, das ist doch mehr als ein einzelner Wirscher tragen kann. Und so wurden die beiden Doppelgänger ab ins Haus geschickt. Zum Gummistiefel sauber machen, aufräumen. Es gibt ja so unglaublich viel, was eine Verdoppelung erledigen kann. Tschüss, Jenny. Ja, mach's gut, Jenny. Kalle Wirsch gab Max und Jenny die Schrumpfwurzel Raxel. Kaum hatten sie die im Mund und kauten, begannen sie auch schon immer kleiner und kleiner zu werden. Schließlich waren sie sogar noch kleiner als der Wirschenkönig. Kalle Wirsch winkte die beiden zu einer Erdspalte, in der sie zu dritt verschwanden. Könnt ihr denn nicht schneller gehen? Wir sehen nicht so gut. Ich habe zwar eine Taschenlampe, aber die wird nicht mehr lange halten. Da seht ihr's. Eure Augen taugen zu gar nichts. Kaum wird es mal ein bisschen dunkel, schon könnt ihr nichts mehr sehen. Es sind eben Tagesaugen. Hiekekekekek. Hühneraugen sind das. Ihr könntet sie gerade so gut in euren Socken tragen. Da sehen sie genauso viel. Aber ihr habt Glück. Wir kommen an die Schattenquelle. Dort könnt ihr sie mit Quellwasser netzen. Das wird helfen. So, schnell jetzt. Augen benetzt. Ich kann auf einmal alles sehen. Oh, Kalle Wirsch, ich sehe deinen Königsschein. Ich auch. Spürst du es auch, Max? Ich glaube, es fängt an zu regnen. Unsinn! Unter der Erde kann es nicht regnen. Aber es tröpfelt doch. Natürlich tröpfelt es. Was soll es denn sonst tun? Schließlich sind wir in einer Tropfsteinhöhle. Was wäre eine Tropfsteinhöhle ohne Tropfen? Eine Steinhöhle, weiter nichts. So interessant es in dieser Tropfsteinhöhle auch war, Kalle Wirsch hatte keine Augen dafür. Ihm standen nur die Vivogitrumu-Burg und der Königskampf im Sinn. Ganz im Gegensatz zu Max. Nun, wo er Höhlenaugen hatte, konnte er sich gar nicht satt sehen an all den seltsamen Gebilden, die dort von unten nach oben oder umgekehrt wuchsen. Und dabei entdeckte er etwas, was Kalle Wirsch übersehen hätte. Kalle, hey Kalle, schau mal, das sind Zeichen. Zeichen? Was für Zeichen, wo? Na dort, da an der Wand. Feuer kann Feuer kann. Eine geheime Nachricht und sehr schlecht ist das. Zoppotrumpf weiß, dass ihr mich befreit habt. Er hat Fallen gestellt. Wer hat das denn geschrieben? Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ein Freund jedenfalls. Hier steht noch: Vorsicht beim blinden Fährmann, droht Gefahr. Der blinde Fährmann? Ja, der blinde Fährmann war ein verbannter Wassermann. Er hatte vor vielen Jahren den Treueschwur gegen sein Volk gebrochen. Nun musste er zur Strafe 10.000 Schwüre halten, damit er von seiner Aufgabe als Fährmann erlöst werden würde. Wenn er nur einen einzigen seiner Schwüre brach, würde er bis in alle Ewigkeit blind über den See rudern müssen. Über den finsteren See fährt ein Kahn, fährt ein Kahn. Die Zeit nagt am Schiff, die Zeit nagt am Kahn. Wer rüber will, ruft den Fährmann heran. Und der Fährmann im Kahn fragt leise nur an, ob er ihm nicht zum Lohn einen Schwur halten kann. Das hört sich schrecklich an. Still jetzt! Es ist besser, wenn er nicht weiß, dass ihr bei mir seid. Wer spricht dort? Spricht dort. Hier spricht Kalle Wirsch, König der Wirsche, Gilche, Murke, Wolde und Trumpe. Das kann nicht sein, nicht sein. König Kalle Wirsch ist schon vorangegangen, vorausgegangen mit seinen Wirschen, vielen Wirschen. Ich bin doch hier und ich will auf die andere Seite. Bist du denn allein, ganz allein? Nun, es ist kein weiteres Erdmännchen bei mir. Das ist gut, sehr gut ist das. Kalle stieg in das Boot und Max und Jenny stiegen so vorsichtig sie nur konnten hinterher. Ein großes Netz, das dort auf dem Boden lag, dämpfte ihre Schritte. Sie kauerten sich in eine Ecke, damit sie vom Fährmann nicht bemerkt wurden. Groß war der blinde Wassermann, viel größer als Kalle Wirsch und die Kinder. Sind da nicht noch mehr Füße eingestiegen, im Boot eingestiegen? Wie kommst du darauf? Ich habe nur die Hände zur Hilfe genommen. Hände zur Hilfe, so Hände zur Hilfe. Jenny, du, da stimmt was nicht, glaube ich auch. Das ist die tiefste Stelle. So, du Nichtschwimmer. Wie? Ein Erdmännchen sinkt wie ein Stein. Nee, lass mich los. Wie ein schwerer Stein. Du sollst mich loslassen. Ein Wirsch ist bald verschwunden. Der blinde Fährmann griff nach Kalle Wirsch. Doch da nahmen Max und Jenny ihre Raxelwurzel aus dem Mund und begannen wieder zu wachsen und zu wachsen, bis sie fast so groß waren wie der Wassermann. Dann nahmen sie das Netz, das auf dem Boden lag, und warfen es über ihn. Verrat! Verrat! Verrat! Du bist der Verräter! Du wolltest mich in den See stoßen! Ach, nun wird es nichts, wird nichts, wird es mit der Erlösung. Er wollte mich doch von meinem Fluch erlösen, aber nur, wenn ich Kalle Wirsch in den See stoße. Wer hat das gesagt? Zoppotrumpf. Zoppotrumpf hat das gesagt. Zoppotrumpf kann dich nicht erlösen. Das hättest du nur selber tun können. Aber dazu ist es nun zu spät. Jetzt werfen wir dich in den See. Nein, Kalle. Das machen wir nicht. Was? Er hat es doch nur getan, weil er so verzweifelt war. Und weil ihm Zoppotrumpf Hilfe versprochen hat. Genau. Er soll uns lieber schwören, dass er niemandem mehr etwas zuleide tut. Ach, macht doch, was ihr wollt. Ihr seid keine Erdmännchen. Wir sind Menschen. Menschen seid ihr? Wenn ihr nicht gewesen wärt, dann habt Dank. Schluss mit dem albernen Geschwätz. Da sülzt euch die Ohren voll. Dabei weiß er genauso gut wie ich, dass Menschlinge zu rein gar nichts taugen. Aber wir haben dich doch gerettet, Kalle Wirsch. Sogar zweimal. Ja, vielleicht. Aber ihr seid eben noch nicht erwachsen. Ihr seid noch jung. Wer weiß, wie es in ein paar Jahren um euch steht. Felswand sind Widerzeichen. Feuerkern. Diesmal habe ich es auch gesehen. Dort steht, der Wächter am Rubinberg tut nur seine Pflicht. Aber Vorsicht bei den Echokugeln. Haha, ich glaube, ich weiß, wer der geheimnisvolle Freund ist, der uns warnt. Was ist der Rubinberg? Hi, kek. Kann man sich das nicht denken? Ein Rubin ist ein roter Edelstein. Und ein Rubinberg? Ein Berg aus Edelstein. Oh, ganz aus Edelstein? Toll. Der Rubinberg wird streng bewacht. Dich lässt man ja bestimmt hinein. Du bist ja der Wirschenkönig. Und der König der Kirche, Wolde, Murke und Trumpe. Ich weiß nicht recht. Ein König ohne Volk ist kein richtiger König. Und euch sieht man immer noch an, dass ihr Menschlinge seid. Menschen! Vor sich sahen sie eine rot schimmernde Felswand. Es schien, als ob der Weg dort zu Ende war. Hier war kein Durchkommen. Der blanke Stein versperrte ihnen den Weg. Doch als sie sich näherten, lösten sich aus dem Fels zwei Gestalten. Es waren die Wächter des Rubinberges. Große, schroffe Kerle, mit denen nicht zu spaßen war. Halt! Wer da? Ich bin Kalle Wirsch! König aller Wirsche, Wolde, Gilche, Murke und Trumpe. Lüge. Alle Erdmännchen haben das Tor bereits durchschritten. Lass mich zuerst erklären. Betrüger brauchen nichts zu erklären. Ergreift sie. Ui, Max. Psst, sei still. Nur der Eingeweihte kann die drei Rätsel beantworten. Wenn ich diese löse, müsst ihr mich in den Berg hineinlassen. So lautet das Gesetz. Höre. Es ist im Blut, es ist im Wein. Und in der Glut und auch im Stein. Rot. Das Rote ist im Blut und im Wein und in der Glut. Und im roten Rubinstein. Stimmt. Das war die leichteste Frage. Schwerer ist die. Höre weiter. Es wächst im dunklen Felsen noch. Es hat kein Licht und leuchtet doch. Es ist der Rubin. Richtig. Der klare, helle Rubin. Auch die zweite Frage richtig beantwortet. Nun die letzte und schwerste Frage. Nichts kann mich zerbrechen, nichts kann mich zerreißen, nichts mich zertreten, nichts mich zerreißen. Nun, wie lautet die Lösung? Es ist wieder der Rubin. Richtig. Stimmt. Es ist der Rubin. Der Weg in den Rosenberg steht betroffen. Schnell, bevor sie es anders überlegt. Los, kommt! Aus der Steinwand hatten die Wächter zwei große Felsen gerollt, und da sahen sie es. Die Felswand war nichts anderes als das verschlossene Tor zum Rubinberg. Schnell gingen sie hindurch. Sie betraten die rotleuchtende Rubinhöhle. Max gefielen die roten Steine so gut, dass er gar nicht bemerkte, dass Kalle Wirsch und Jenny nach links in einen der Höhlengänge abbogen. Er ging einfach geradeaus weiter. In diesen vielen Gängen, da könnte man sich ja glatt verlaufen. Aber ich stelle mich nicht so dumm an. Hey, wo sind denn die anderen? Hallo! Hallo! Hier bin ich! Wo denn? Da lang oder da lang? Da lang! Hey, macht keinen Unfug! Wo seid ihr? An der Seite hier? Ja? Ja! Aber das stimmt doch nicht. Da geht es ja gar nicht weiter. Weiter! Es hat keinen Sinn, weiterzugehen. Ich muss warten, bis die anderen mich finden. Max hielt sich beide Ohren zu und schloss die Augen. Er wollte nichts mehr hören von diesen grässlichen Echos. Da saß er nun. Um ihn die Stimmen, die ihn in die Irre locken wollten. Plötzlich spürte er einen Luftzug und jemand wisperte ihm ins Ohr. Tudu-tudu-la-la, tudu-tudu-la-la. Oh, bist du vielleicht Max? Max reagierte nicht. Natürlich war das wieder eine von diesen fürchterlichen Stimmen. Lalalalala. Ach, er hört nichts. Das ist aber schade. Dabei hätte ich ihm gern etwas Nettes gesagt. Zum Beispiel, wie er wieder zu den anderen zurückfindet. Lass mich in Ruhe, du schreckliches Echo! Ich bin nichts Schreckliches. Ich habe etwas Schreckliches. Hunger, schrecklichen Hunger. Etwa auf mich? Kommt drauf an. Schmeckst du vielleicht nach Mottenklößchen? Mottenklößchen? Bestimmt nicht. Na, dann eben nicht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin die Tutulla, die Fledermaus und ich bin eine Freundin von Kalle Wirsch. Hast du vielleicht die Zeichen eingeritzt? Na klar. Ich habe Zoppotrump und seine Gesellen verfolgt, um zu sehen, welche Fallen sie für euch planen. Eigentlich wollte ich dich retten und zu den anderen führen, aber du hältst mich ja für eine Echokugel. Aber nein, bestimmt nicht. Ich halte dich nicht für eine Echokugel. Ja, aber was ist denn eigentlich eine Echokugel? Ach, die Echokugeln. Die bestehen aus trübem Glas und bilden sich was auf ihre Stimmen ein. Zoppotrump hat ihnen mal wieder geschmeichelt. Dafür haben sie dich in die Irre gelockt. Komm jetzt, die anderen warten schon. Es ist immer das Gleiche mit den Menschlingen. Ein Klotz sind sie am Bein, eine Kette am Fuß. Ich wäre schon längst bei der Vivo Getrumuburg, wenn... Bei der Vivo Getrumuburg? Ja. Ohne die Menschlinge? Auf dem Grund des finsteren Sees lägest du, Kalle Wirsch. Gib doch nicht so an. Menschlinge sind zu gar nichts Nütze. Das weißt du so gut wie ich. Sie kramen in der Erde nach kostbaren Erzen und fremden Schätzen. Und euch, euch Fledermäusen, nehmen sie die schönen Schlafplätze weg und reißen die dunklen Gemäuer ein. Ja. Es gibt solche und solche. Sie sind alle gleich. Mehr oder weniger. Und die Erdmännchen? Wir Erdmännchen sind nützlich und freundlich und alle liebenswert. Ah ja, und Zoppotrump? Das ist etwas ganz anderes. Aha. So kamen sie bald zum Goldfluss, einem unterirdischen Gewässer, das aus einer Goldader, Kiesel und ganze Brocken von Gold herauswusch. So weit waren sie nun schon gegangen, dass Kalle Wirsch eine kurze Rast einlegte. Max und Jenny wollten sich den Fluss natürlich genauer ansehen und mehr noch die Klumpen von gelbem Gestein, die darin zu finden waren. Mensch, Jenny, boah, Gold, da nehme ich mir etwas mit. Kalle, hey Kalle, darf ich diesen Goldkiesel behalten? Das geht nicht, das Gold muss alles hier bleiben. Kommt jetzt! Sag mal, Max, warum gehst du eigentlich so langsam? Ist dir nicht gut, oder was? Ich, bin eben so müde von der Wanderung. Weißt du, Tutulla, die meisten Menschen sind ja wie versessen auf Gold. Die können den Hals nicht voll genug kriegen. Max bekam ein schlechtes Gewissen. Natürlich hatte er seine Taschen über und über mit Goldkiesel gefüllt. Darum schleppte er sich nur noch schwerfällig voran. Er hätte es gerne vor Kalle Wirsch verheimlicht und alles nach Hause gebracht. Aber jetzt schämte er sich dafür. Er lief so schnell er konnte zum Goldfluss zurück und kam bald verlegen lächelnd wieder. Guck mal, da kommt er ja, gar nicht mehr müde und ganz ausgeruht. Jetzt könnte man ihn fast für ein Erdmännchen halten. Oho, habt ihr gehört? Das war das erste freundliche Wort von Kalle Wirsch. Du lachst, du vorlautes Ding. Gar nicht wahr. Hört mal zu. Es ist nicht mehr weit. Die größte Strecke liegt schon hinter uns. Ja, aber durch das Reich der Vulkaniden müssen wir doch noch. Wer sind denn die Vulkaniden? Die Vulkaniden sind kleine Vulkane. Sie speien Magma. Puh, wenn ich Magma in mir hätte, wisst ihr, ich würd's auch wieder ausspeien. Ganz im Gegensatz zu Mottenklößchen. Was ist das, Magma? Flüssiges Gestein ist das. Aber meistens sind die Vulkaniden völlig ungefährlich. Sie dampfen und rauchen nur etwas. Wir sind die Vulkaniden, die Niden. Wir sind nicht sehr verschieden, verschieden. Wir kochen alle Brei aus Stein. Und dieses kann nur Magma sein. Magma sein. Wir sind die Vulkaniden, die Nieden, und sind erst dann zufrieden, zufrieden. Ist jeder Stein zu Brei geschmelzt, ist alles Feste fortgewälzt, fortgewälzt. Wir sind die Vulkaniden, die Nieden, und werden meist gemieden, gemieden. Denn kocht der Brei dann fort mit ihm, wir brechen aus und das wird schlimm, das wird schlimm. Burschen, was? Aber wenn Sie jemanden gern haben, ist Ihre Liebe heiß und innig. Wie meine Liebe zum Mottenklößchen. Was Tutulla und die anderen nicht wussten, Zoppo Trump hatte zwei Wächter postiert. Die heimtückische, böse Ratte und den nicht minder bösen, aber viel dümmeren Bobo Trump. Die lagen verborgen hinter den Rauch- und Nebelschwaden der Vulkaniden auf der Lauer. Und für den Fall, dass Kalle Wirsch bis hierher durchkommen sollte, so hatte er noch einen Trumpf in der Hinterhand. Psst, du, du, ich hör schon was. Ratte, du. Ja, still. Ich hör schon was. Still, da kommen sie. Ja, gleich sitzen sie wie eine dumme Ratte in der Dings. Wie eine was? Wie eine dumme Ratte in der Dings. Nochmal, wie eine was? Wie eine dumme Ratte. Aua. Trottel. Wieso? Aua! Ach so, ja, weil, nee, das ist klar, wegen der dummen Ratte. Aua. Maul. Ja. Mitten in dieser Waschküche aus Rauch und Dampf musste irgendwo ein Wegweiser sein. Auf diesem Schild stand geschrieben, in welcher Richtung man zur Vivogitrumuburg gehen müsste. Im undurchdringlichen Nebel fanden sich selbst Erdmännchen nicht ohne diese Hilfe zurecht. Kalle Wirsch und seine Begleiter suchten deshalb nach dem Wegweiser. Juhu, ich hab ihn, da steht er. Ach, jetzt gibt es bald was zu schnabulieren. Tatsächlich, hier steht es. Zur Vivogitrumuburg in diese Richtung. Sie wussten nicht, dass Zoppo Trump das Schild hatte verdrehen lassen. Sie gingen in eine völlig falsche Richtung. Nicht nur, dass sie die Vivogitrumuburg auf diesem Weg nicht erreichen konnten, sie brachten sich auch in eine fürchterliche Gefahr. Also ich weiß nicht. Mein Magen sagt mir, da stimmt was nicht. Unsinn! Du hast Hunger, das ist alles! Ach, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. und wir zählen. Wie zählen? Auf drei. Wie drei? Und eins und zwei. Und Dings! Vorsicht! Steine und Erdmassen fielen von oben herab. Die Ratte und Bobo Trump hatten einen Erdrutsch ausgelöst. Als sich der Staub verzog, sahen sie, das Gestein war hinter ihnen niedergegangen. Ihren Weg nach vorne konnten sie unbeschadet fortsetzen, aber Tutulla war nirgendwo zu sehen. Sollte sie etwa noch auf der anderen Seite sein? Hast du gesehen, blöde Ratte? Jetzt haben wir sie. Aua, wieso jetzt schon wieder? Langsam dämmerte es dem Erdmännchenkönig. Das war also Zoppotrumps Falle. Zurück konnten sie jetzt nicht mehr. Aber wohin führte der Weg geradeaus? Max und Jenny zogen die Luft durch die Nase und verzogen das Gesicht. Es roch nach Schwefel, aber schärfer und stechender als bei den Vulkaniden. Als sie Kalle fragend ansahen, bemerkten sie, dass er ganz kraftlos in sich zusammengesunken war. Murmisch. Murmisch? Was ist Murmisch? Ihr habt bestimmt schon diese Kette um meinen Hals gesehen. Der Anhänger ist ein Bleimantel. Dort war einmal der Uranstein aufbewahrt. Wer den Stein hatte, war der Herrscher über die Erdstrahlen. Murmisch ist der Drache, der ihn mir vor langer, langer Zeit gestohlen hat. Wer den Uranstein trägt, ist unüberwindlich. Das ist das Ende unserer Reise. Feuerkern, Feuerkern. Wir können doch nicht aufgeben. Es hat keinen Sinn. Wenn er uns trifft und seinen Blick auf uns richtet, werden wir durch den Strahl des Uransteins an seiner Stirn aufgelöst. Max und Jenny schauten sich erschrocken an. Jenny nahm ein Taschentuch und presste es sich vors Gesicht, weil der Rauch so beißend war. Dabei fiel ihr ein kleines Spiegelchen aus der Tasche. Kalle bemerkte es sofort. Jenny, was ist das? Von zu Hause, es ist ein Spiegel. Ein Spiegel? Wenn man hineinschaut, kann man sich sehen. Feuerkern, Feuerkern! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich habe eine Idee! Kommt, wir wollen's wagen! Wohin gehen wir jetzt? Zu Murmisch! Jetzt haben wir eine kleine Chance. Oder wollt ihr lieber warten, bis er selber kommt? Nein, dann schon lieber losgehen. Weit mussten sie nicht gehen. Da herrschte ein Gestank, der ihnen fast den Atem nahm. Murmisch musste ganz in der Nähe sein. Und dann sahen sie ihn. Ein gewaltiges Ungetüm von gräulich-grüner Farbe. Aus seinem Rachen und seiner Nase quollen dunkle Rauchschwaden. Auf seiner schuppigen Stirn hatte er einen violetten Stein, der einen dünnen Strahl aussandte. Der Uranstein. Murmisch schien zwar zu schlafen, doch als sie ein Stückchen näher traten, hob er eines seiner schweren Augenlider. Ist das Zappo? Ist das Zappo Trump? Zappo, bist du das? Ist das mein Feind, der Wirsch? Das ist wohl der Wirsch. Das ist Kalle Wirsch. Ich sehe dich. Willst du den Stein kleiner König Kallewirsch. Mit diesen Worten erhob sich Muromesch und drehte seinen riesigen, schuppigen Leib. Sein anderes Auge öffnete sich. Sein Kopf mit dem Uranstein wendete sich Kalle und den Kindern zu. Kalle riss den Taschenspiegel nach oben und als der Strahl sie zu erreichen drohte, traf er auf den kleinen Spiegel und der Strahl wurde auf Muromesch zurückgeworfen. Es zischte und dampfte und mit einem Mal hatte sich der schreckliche Muromesch in eine gräulich-grüne Rauchschwade aufgelöst. Er ist weg! Nur der Stein liegt noch da. So stark ist der Strahl. Nun ist der Stein endlich wieder in meinem Besitz. Ich muss euch sagen, manchmal seid ihr Menschen und euer Menschenzeug doch ganz brauchbar. Hast du gehört, Jenny? Was denn, Max? Er hat Menschen gesagt, nicht Menschlinge, zum ersten Mal. Ach, kommt jetzt. Dort gibt es einen zweiten Ausgang. Wir sind gleich bei der Vivogitrumu-Burg. In der Vivogitrumu-Burg hatte die Erdmännchenversammlung bereits begonnen. Alle Wolde, Wirsche, Gilche, Murke und Trumpe hatten sich eingefunden, um dem Königskampf beizuwohnen. Zoppo Trump stand auf einem Felsen und hielt eine Ansprache. Und ich frage euch, Trumpe, Wolde, Gilche, Murke, und nun ja, auch die Wirsche. Heute ist der Tag des Königskampfes. Endlich. Aber Kalle Wirsch ist nicht da. Wie nennt man denn jemanden, der aus Angst dem Kampfe fernbleibt? Das ist ein Feigling. Richtig. Ein Feigling ist der, der einem Kampf aus Angst fernbleibt. Und ich frage euch weiter. Wen wollt ihr lieber zum König? Einen Feigling? Oder einen mutigen, tapferen, ehrlichen Helden? Einen Helden! Einen Helden! Wir wollen Kalle Wirsch. Ihr wollt Kalle Wirsch. Das ist schön. Ihr seid treu. Leider hat er es nicht verdient, euer Kalle Wirsch, denn er hat sich mit den Menschen gegen uns verbündet. Das kann nicht sein. Er hat sie zum Goldfluss geführt. Das kann nicht sein. Die Taschen der Menschenkinder sind voll mit Gold. Nein, das ist nicht möglich. Ich habe Beweise. Bobo, Ratte, bringt sie herein. Du, Zoppo Dings, da ist die gemeine Ratte. Aua. Ach so, ich meine natürlich die freche Dings da, die Dings da Maus. Die gemeine und freche Fledermaus Tutula steckt mit Kalle Wirsch unter einer Decke. Tutula, gibst du zu, dass alles so ist, wie ich es gesagt habe? Ihr hört es selber. Sie gibt es zu. Aber das Schlimmste ist, Kalle Wirsch hat sich mit Muromesch verbündet. Pfui! Ich bin selbst zutiefst enttäuscht. Doch sagt mir nun, wen wollt ihr zu eurem König? Zoppotrump, Zoppotrump, Zoppotrump, Zoppotrump, Zoppotrump, Zoppotrump, Zoppotrump, Zoppotrump. Doch plötzlich traten Kalle Wirsch, Max und Jenny durch das Tor. Die Erdmännchen machten eine Gasse. Zoppotrump, du hast mich herausgefordert. Hier bin ich. Lass uns den Königskampf beginnen. Wie kann das sein? Hat dich der schreckliche Muromesch nicht aufgefressen? Zoppotrump, woher weißt du denn, dass ich bei Muromesch war? Lenk nicht ab, Kalle Wirsch. Die Menschen. Wo sind deine Menschen? Sie haben Gold in den Taschen. Schnell, schaut nach. Jenny und Max drehten ihre Taschen um. Nichts war darin. Ein Glück, dass Max alles zurückgelassen hatte. Was machen Sie jetzt? Sie versuchen, sich gegenseitig schrumpfen zu lassen. Schrumpfen? Schrumpfe, Kalle, schrumpfe! Schwinde wie im Sumpfe! Verstecke dich dann hinterm Stein! Kläglich, schwach und klein. Weiche, Zoppo, weiche, aus dem Königsreiche. Nur ein König steht im Licht und du bist es nicht. Schrumple, Kalle, schrumpe, vor dir steht Zoppo Trumpe. Der wird statt deiner König sein. Kalle, schrumple ein! Schwinde, Zoppo, schwinde, dass man dich nicht mehr finde. Schrumpfe Kopf und Fuß und Bauch. Bosheit, schwinde auf! Zoppo, schrumpf! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Aber der Uranstein, er hat doch den Uranstein verloren. Hiek, heck, heck, heck, heck. Hier ist er. Mit Hilfe dieser beiden Menschen habe ich ihn zurückgeholt. Den schrecklichen Muromesch gibt es nicht mehr. Und den bösen Zoppotrump nur noch als Witzling. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf ihn drauftreten. Aber es gibt noch eine hinterlistige Ratte und einen gemeinen Bobotrump. Die Ratte machte, dass sie davon kam. Und Bobotrump rannte ihr hinterher. Weg, weg, weg, los, los, weg, weg, aus dem Weg. Wie weg? Los, weg, wir müssen abhauen. Und wer hat jetzt gewonnen? Aua. Heck, heck, heck, heck. Meine lieben Erdmännchen. Liebe Wirsche, Wolde, Gilche, Murke und auch alle rechtschaffenen Trumpe. Ich möchte euch zwei Menschen vorstellen, die geholfen haben, die Freundschaft zwischen Menschen und Erdmännchen neu zu begründen. Sie haben mich dreimal gerettet. Diese beiden und meine liebe Freundin Tutula. Aber wo ist denn Tutula? Wir haben sie gefunden. Ihr Magenknurren hat uns schnell auf die richtige Spur geführt. Meine liebe Freundin Tutula, niemand im ganzen unterirdischen Reich wird je vergessen, was du, meine... Ach komm, Kalle, lassen wir doch die ganzen Feierlichkeiten. Mir wäre es lieber, es gäbe jetzt endlich was zu essen. Am liebsten Mottenklößchen. Und dann gab es ein Fest, wie es keines der Erdmännchen schon einmal gefeiert hatte. Sie aßen und tranken, tanzten, dass die Erde nur so bebte. Und Max und Jenny feierten mit. Es war schon dunkel, als sie wieder nach Hause kamen. Aber sie hatten ja jetzt Nachtaugen und konnten in der Dunkelheit prächtig sehen. Kalle Wirsch, Tutulla und die Erdmännchen hatten sie noch bis zum Geräteschuppen gebracht. Im Haus drüben brannte schon das Licht. Sie nahmen die Raxelwurzel aus dem Mund und wuchsen wieder zu ihrer ursprünglichen Größe heran. Kalle Wirsch wischte ihren Namen wieder von der Wand. Danke, Jenny. Danke, Max. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Ihr seid im Reich der Erdmännchen für immer willkommen. Ja, Kalle, die Raxelwurzel werden wir aufheben. Und dann verabschiedeten sie sich. Von Kalle Wirsch, von Tutulla und all den anderen Erdmännchen. Alle verschwanden sie wieder durch den kleinen Spalt im Geräteschuppen. Auf dem Weg ins Haus bemerkten sie: Ui, schau mal, in meinem Gummistiefel, ein blauer Stein. Ein Aquamarin. Und bei mir in der Tasche ist auch einer. Das war Kalle Wirsch. Ja, bestimmt. Vielen Dank, Kalle Wirsch. Danke, Kalle Wirsch. Sie beugten sich zur Erde nieder und horchten. Ob sie es noch gehört hatten? Da waren nur die Stimmen der singenden Erdmännchen, die langsam verklangen.